Alter, was, warum machst du das so? Das ist so nicht schön, Mann, Alter. Alter, was, warum machst du das so? Das ist so nicht schön, Mann, Alter.